Erster Boas ging zum Stadttor und setzte sich hin. Ein Verwandter kam vorbei. Boas rief ihn zu sich. Der Mann setzte sich zu ihm. Zweiter Boas holte 10 wichtige Männer aus der Stadt. Er sagte, setzt euch zu uns. Die Männer setzten sich hin. Dritter Boas sprach zu dem Verwandten. Nemi ist aus Moab zurück. Sie verkauft das Land von unserem Verwandten Elimelech. Vierter Boas sagte, kauf das Land vor diesen Zeugen. Wenn du nicht willst, dann kaufe ich es. Der Mann sagte, ich kaufe es. Fünfter Boas sagte, dann musst du auch Ruth heiraten. Sie ist die Witwe vom verstorbenen Sohn. So bleibt der Name in der Familie. Sechster der Mann antwortete, dann kann ich es nicht kaufen. Das ist schlecht für mein Erbe. Kauf du das Land für dich. Siebter Frühjahr gab es eine Regel in Israel. Man zog den Schuh aus. Das war ein Zeichen für einen Vertrag. Achter der Verwandte sagte zu Boas, kauf du es. Dann zog er seinen Schuh aus. Neunter Boas sagte zu den Zeugen, ihr seht es heute. Ich kaufe alles Land von Elimelech und seinen Söhnen. Zehnter ich heirate auch Ruth aus Moab. So bleibt der Name des Toten erhalten. Ihr seid heute meine Zeugen. Elfter alle Leute am Tor sagten, wir sind Zeugen. Gott soll Ruth segnen. Sie soll wie Rahel und Lea sein. Zwölfter deine Familie soll groß werden. Gott soll dir viele Kinder geben. Sie sollen wie die Familie von Peres sein. 13. Boas heiratete Ruth und sie wurde seine Frau. Gott schenkte ihnen ein Kind. Ruth bekam einen Sohn. 14. Die Frauen sagten zu Nemi, lobt Gott. Er hat dir heute einen Enkel gegeben. Sein Name wird in Israel bekannt sein. 15. Das Kind macht dich wieder froh. Er sorgt für dich im Alter. Deine Schwiegertochter liebt dich sehr. 16. Nemi nahm das Kind auf ihren Schoß. Sie passte gut auf das Baby auf. 17. Die Nachbarinnen gaben dem Kind einen Namen. Sie nannten ihn Obed. Er ist der Großvater von König David. 18. Das ist die Familie von Peres. Peres war der Vater von Hezron. 19. Hezron war der Vater von Ram. Ram war der Vater von Aminadab. 20. Aminadab war der Vater von Nachschon. Nachschon war der Vater von Sammon. 21. Sammon war der Vater von Boas. Boas war der Vater von Obed. 22. Obed war der Vater von Ise. Ise war der Vater von David.